Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Oder wie der Rotz heißt, hat heute keinen Bock. Bin genervt, sauer. Gute Nacht. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise.